Fuchsal alle. Hier melden sich Bölle, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohnen. Funkfuchs 1 an alle Füchse. Funkübung beendet. Wir treffen uns am Oberrand der Schlucht, da wo wir damals im alten Stollen die Diebesbeute gefunden haben. Roger. Bömmel, der beste Funker der kleinen CB-Gruppe, die sich die Funkfüchse nennen, hatte die Leitung des Funkspieles übernommen. Alles war wunderbar gelaufen und es ergab sich nach der konzentrierten Arbeit nun die Möglichkeit, auf dem Weg zum Treffpunkt noch ein bisschen zu schwatzen. Zuerst meldet sich Michael. Der begabte Schüler ist immer gut für Schularbeiten Hilfe, doch hier ordnet er sich gern dem erfahreneren Bömmel unter. Funkfuchs 3 und alle Füchse, ich verlasse meinen Standort und komme zum Treffpunkt. Ganz schön heiß ist es hier zwischen den Brombeerbüschen. Wenn es morgen nicht Ferien gäbe, ich tippe dir glatt nochmal auf Hitze frei. Bömmel, hast du die Mappaufgabe nun kapiert? Unser kupferhaariger Freund Bömmel hat sie nicht kapiert. Er hat sich aber vorgenommen, während der Ferien hinter die feineren Geheimnisse der Mathematik zu kommen. Roger. Fuchs, an alle Füchse. Unsere Funkfreundin, meine geliebte Schwester Claudia, hat wieder mal vergessen, sich erst zu melden bei Beginn des Gespräches. Man merkt, dass du noch neu bist als Besitzer eines eigenen Funksprechgerätes. Roger. Fuchs 3 und alle Füchse, nun sei mal nicht so streng mit Delfin Bohne. Du hast auch zuerst Fehler gemacht. Fuchs 1 an alle Füchse, hast recht, Michael. Vorhin beim Funkspiel war Delfin schon ganz ordentlich. Ich wiederhole, QTH, rechter oberer Rand der Schlucht, 1930, 10 bis 99, Chirio. Fuchs 3 an alle Füchse, danke. Jetzt, wo ich richtig mitmachen kann, werde ich hoffentlich auch bald perfekt. Wie wäre ich wohl zu einer Handgucke gekommen, wenn Michael das Ding mit dem Briefmarken nicht entdeckt hätte? Ende. Fuchs, an alle Füchse, wo bleibt ihr? Habt ihr Treffpunkt erreicht? Wie ist es? Gehen wir morgen ins Schwimmbad? Wir könnten die Handgurken mitnehmen. Dort rechts nähert sich Fuchs 4. Bitte, man sollte Claudia bei wichtigen Funkunternehmungen eine graue Mütze auf ihre vielen gelben Haare stülpen. Sie leuchtet wie eine Sonnenblume durchs Gebüsch. Fuchs 3 an alle Füchse, du mit deinen Borsten bist wohl neidisch auf den schönen Pferdeschwanz. Hier bin ich, Bömmel. Hallo. Hallo, ihr beiden. Hallo. Schade, dass Kemal nicht mitmachen konnte. Er müsste öfter mit uns in den Wald kommen. Sonst kann er im Ernstfall mit seiner neuen Handgucke gar nichts anfangen. Mhm. Macht ihm das Herz nicht schwer. Er wird die Funkerei auch noch in den Griff kriegen. Kein Wunder, dass er bei der Riesenfamilie öfter zu Hause helfen muss. Und hoffentlich war unser Versteck für die neuen Fahrräder sicher. Es wäre ein Jammer, wenn sie auch nur umfielen. Fahren wir zusammen ins Schwimmbad? Ich habe Kemal versprochen, dass ich ihm das Tauchen beibringe. Er hat noch Schwierigkeiten und sieht auch nicht recht ein, warum zum DLRG-Schein Tauchen gehört. Du wirst es ihm schon klar machen, Delfin. Mhm. Und außerdem, bleib mal stehen. Was ist das? Schaut mal, da drüben am Hang. Was ist? Ich sehe nichts außer einer Fasanenfamilie. Meinst du die Gestalten am Neubau da drüben? Ach, die. Die Arbeiter, die gerade abschließen und Feierabend machen wollen. Feierabend? Gut, dass ich den kleinen Ferngucker immer bei mir habe. Ach, sie machen sich an der vernagelten Tür zu schaffen. Jetzt brechen sie eine der Bohlen heraus. Und nun läuft einer von ihnen ums Haus herum. Oh, es ist ein Mädchen. Sie verschwindet hinter dem Haus. Jetzt kann man sehen, dass die beiden anderen ins Haus eindringen. Lasst uns rüberlaufen zu den Weiden am Bach. Von dort aus können wir alles sehen. Genau, los. Die Funkfüchse lassen die Räder im Versteck und pirschen sich so leise wie möglich an den Neubau heran. Durch die abendliche Stille ist jetzt zu hören, dass ein Auto sich nähert. Ein hellgrauer Mercedes mit Anhänger rollt auf die fertig planierte Terrasse, wendet und hält. Das Das ist bestimmt der Hausbesitzer, wer sonst? Was für ein Kerl. Der hat vielleicht Muskeln. Wie ein Bulle sieht er aus. Er ruft etwas ins Haus hinein. Und was sagt ihr zu den beiden anderen Herrschaften? Das sind doch ohne Zweifel Waschbecken, was sie da aus dem Haus tragen und im Anhänger verstauen. Und der Kleine mit der Hackennase schleppt da einen Durchlauferhitzer. Da stinkt was. Da ist doch wieder das Mädchen. Sie rennt ins Haus. Ja. Leider ist das Nummernschild des großen Wagens nicht zu erkennen. Deutlich zu beobachten ist aber, dass Heizkörper, Badezimmerschränke und eine vollständige Duschkabine im Anhänger verpackt werden. Alles geht sehr schnell und zeugt von Geschicklichkeit. Der Bullige, das Mädchen, der mit der Hakennase und ein weiterer Helfer klettern bald ins Auto, das in einer Staubwolke verschwindet. Den Hang hinauf und in Richtung Stadt. Das waren also sicher nicht die Hausbesitzer. Nein, die würden nicht nach Feierabend ihre eigene Badezimmereinrichtung und die Heizkörper abmontieren. Das ist ja wohl unlogisch. Also Diebstahl. Dann sollten wir sofort die Polizei verständigen. Aber wenn es kein Diebstahl ist, dann sind wir die Gelackmeierten. Man wird uns auslachen. Also lassen wir die Sache auf sich beruhen. Halten unsere Augen weiter offen. Es ist ohnehin schon Zeit zum Abendessen. Dass du wirklich ausfallen lassen solltest, Bömmel. Eines Tages wirst du platzen, dann ist es aus mit Funkfuchs 1. Ach, Claudia, wenn ich so fürchterlich abnehme, dann müsst ihr ja einen neuen Spitznamen für mich erfinden. Ein Bömmel ist doch etwas Rundes, oder? Also zurück zu den Rädern. Die Papageiensiedlung wartet auf uns. Ich denke, wir sollten morgen ausschlafen und uns um 9 Uhr bei Bömmel zur Abfahrt ins Freibad Froschloch treffen. Gut, auf geht's. Bohne, der schnellste Radfahrer der Funkfüchse, klingelt noch schnell im langen Lulatsch, in dem Kemals Familie eine Wohnung hat, und sagt Kemal, dass die Freunde morgen früh zum Schwimmen gehen wollen. Rechtzeitig treffen sich Claudia und Bohne, Michael und Kemal vor dem Haus von Herrn Jeitz. Old Man Jeitz, Bömmels Vater, ist mit seinem Werkstattwagen offenbar schon zur Arbeit gefahren. Von Bömmel entdecken die Funkfüchse jedoch keine Spur. Niemand reagiert auf ihr Klingeln. Das kleine Tor zum Garten ist nicht verschlossen. Vorsichtig betreten die vier den hübschen Garten. Da sehen sie Bömmel auf den Stufen der Terrasse. Er hat den Kopf in die Hände gestützt und ist vertieft in die Lektüre einer Zeitung. Da seht ihr's. Bömmel studiert die Heiratsanzeige. Ja. Oh, hast du mich erschreckt. Da seid ihr ja. Wisst ihr, was hier steht? Neubaumarder wieder auf dem Kriegsfall. Auf der Jagd nach neuen Armaturen, Heizungen und sonstigen Inneneinrichtungsgegenständen haben die Neubaumarder wieder einmal zugeschlagen. Wieder einmal handelt es sich um Gegenstände, die am Tag zuvor von der Installationsfirma Hanuschke eingebaut worden waren. Und zwar diesmal im Neubau auf den Blick. Die Bande brach eine mit Brettern vernagelte Tür auf und entwendete eine Heizung und diverse Badezimmerarmaturen und so weiter. Meister Hanuschke hält es für ausgeschlossen, dass es sich um Racheakte eines ehemaligen Angestellten handeln könne. Die Polizei ist der Meinung, dass es sich bei allen Diebstählen der letzten Woche um die gleiche Bande handelt. Die Gegenstände wurden stets sachkundig abmontiert. Es muss also ein Fachmann am Werke gewesen sein. Sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Nimm jede Polizeidienststelle entgegen. Auf Wunsch wird Vertraulichkeit zugesichert. Richtig. Und weiter. Sowohl der Bauherr als auch der betroffene Installateur haben eine Belohnung für den Fall ausgesetzt, dass Hinweise zur Ergreifung der Täter führen. Und was geht uns das an? Habt ihr vielleicht schon wieder etwas entdeckt? Wir haben uns doch erst gestern nach der Schule gesehen. Ja, aber die Funkfüchse halten auch an Nachmittagen die Augen und Ohren offen. Das solltest du wissen. Kommt, wir wollen zum Froschloch fahren. Unterwegs berichte ich dir von unseren Erkundigungen. Kemal hat allen Grund, sich darüber zu wundern, dass seine Freunde auf Schritt und Tritt irgendwelchen Untaten auf die Spur kommen. Schnell hat er die Sachlage erfasst. Dann könnt ihr euch doch die ausgesetzte Belohnung verdienen. Ihr kennt das Auto und habt die Bandenmitglieder gesehen. Ha, hast du eine Ahnung. Graue Mercedes gibt es in Mengen. Wir müssen sie auf frischer Tat ertappen, sonst können wir der Polizei gar nichts beweisen. Aber sie werden doch nicht ausgerechnet in das Haus am Waldrand zurückkehren zum Clown. Warum nicht? Schließlich stand die Sache in der Zeitung. Der Bauherr, der Installateur und die Polizei sind gewarnt. Und wenn sie sehr gewitzt sind, kommen sie gerade deshalb wieder, weil keine Seele damit rechnet. Genau. Bestimmt ist in diesem teuren Neubau noch mehr zu holen. Heute Morgen ist sicher Ruhe. Stürzen wir uns ins Wasser. Mann, nun liegen wir schon eine halbe Stunde hier blöd in der Sonne rum. Wir wollten noch schwimmen. Und du, Kemal, solltest dich jetzt ernsthaft ums Tauchen bemühen. Keine Lust, Claudia. Doch, los, kommt. Kommt doch! Wenn ich sehe, wie deine Schwester krault, wohne, das lerne ich nie. Deshalb heißt sie auch Delphine. Im Wasser ist ja keiner über. Am letzten Wettkampf hat sie sogar Georg Meiser aus der obersten Klasse eingeholt. Kemal, sag das Wort, wenn man hier in der Rettungsschwimmer, der dir Allergie machen willst, den wir alle haben, dann geht kein Weg dran vorbei. Du schwimmst so toll. Du wirst das Tauchen auch schnell kapieren. Ich habe einfach Angst. Du und Angst. Du hast schon so oft Mut bewiesen. Bei wirklich kniffligen Sachen. Ach. Das Tauchen ist nur ungewohnt für dich. Das sagst du, du Delfin, du. Sieh mal, Bömmelbohne und Maike sind auch nicht gerade langsam. Ach, die machen kleines Wettschwimmen. Mach mal Platz. Mal sehen, wer gewinnt. Ihr seht, Fett schwimmt oben. Und schnell. Und schwimmt mal zur Seite. Claudia will springen. Oh. Wunderbar. Nach einigen Metern unter Wasser taucht Claudia auf. Sie freut sich über den gelungenen Salto vom 3-Meter-Brett. Und auch ein bisschen über die Bewunderung der Freunde. Da werden alle von einem schrillen Schrei erschreckt. Eine junge Frau steht am Beckenrand. Sie hält eine Hand vor dem Mund und weist mit der anderen zitternd auf das Becken. Claudia meint, einen dunklen Schatten auf dem Beckengrund zu sehen. Da! Da! Das kleine Mädchen ist ins Wasser gefallen. Drüben am Beckenrand. Schnell, kommt rüber! Claudia schwimmt ein paar lange Stöße. Dann holt sie tief Luft, schnellt sich aus dem Wasser heraus, um dann steil hinunterzustoßen. Sie hält wie bei einer Tauchübung die Augen geöffnet, während sie zum Grund des Beckens hinuntertaucht. Schon wird ihr der Atem knapp. Da sieht sie das kleine, dunkle Bündel wieder. Sie bekommt einen Arm zu fassen, zieht das Kind zu sich heran, stößt sich vom Boden ab und schwimmt zur Oberfläche empor. Fast an. Legt das Kind über Bömmels Knie. Ja, mehr nach vorn. Ja, so. Gut, gut. Jetzt spuckt die Kleine Wasser aus. Es ist ihr nichts passiert. Sie bewegt sich. Und nur, weil Claudia zur Stelle war und gleich getaucht ist. Der Bademeister kommt angelaufen, braucht aber nicht einzugreifen, weil er sieht, dass die Funkfüchse, wie sie es im DLRG-Lehrgang gelernt haben, genau richtig handeln. Ein junger Arzt, der unter den Badegästen ist, beruhigt die fassungslose Mutter. Als das kleine Mädchen anfängt zu weinen, nimmt die Mutter es tröstend in die Arme. Claudia sitzt mit hängendem Kopf daneben. Sie hat sich sehr angestrengt bei dieser Aktion und ist auch ein bisschen erschreckt. Was wäre gewesen, wenn die Luft noch knapper gewesen wäre? Der Arzt untersucht die kleine Sandra und gibt der Mutter einige Anweisungen. Auf jeden Fall soll sie die Kleine noch einmal in der Kinderklinik vorstellen. Claudia, hast du gar keine Angst gehabt? So tief musstest du tauchen. Angst? Nein, wir haben diese Dinge ja so oft geübt. Bin ich froh, dass die kleine Sandra rechtzeitig wieder an die Luft kam. Hier, Funkfüchse, Sandras Mutter lässt Claudia und uns grüßen. Sie meint, wir hätten alle Dank verdient und lädt uns zu einem großen Eisessen ein. Stark! Sie hat Esiapfel im Restaurant Bescheid gesagt, dass wir uns auf ihre Kosten laben sollen. Na komm, kleine Delphine, willst du dich nicht erst umziehen und eine Jacke umlegen? Du bist ein feines Mädchen. Ach, schon gut, Michael. Ziehen wir uns doch alle erst wieder an. Das ist besser, als in nassen Klamotten rumzusitzen und Eis zu essen. Der nette Arzt hatte schon von uns gehört. Er ist der Vater von Heinz. Das ist der Streber in eurer Klasse. Er hat uns nur alle verwechselt. Hält Bömmel für den großen Leichtathleten, Michael für den großen Esser und mich für ein Mathematikgenie. Mich! Ja, nur Kemal hat er erkannt an seinen pechschwarzen Haaren. Bei einem großartigen Eis verspricht Kemal seinen Freunden, dass er auch das Tieftauchen lernen will. Selbst Bömmel ist von 2 Portionen Pistazieneis so satt, dass er beim besten Willen nichts mehr essen kann. Kemal und die 4 Funkfüchse wollen sich am Nachmittag bei Bömmel treffen und besprechen, was in der Angelegenheit der Diebesbande zu tun ist. Also, ich wiederhole. Kemal und Bömmel fahren zum Standpunkt, den wir gestern Abend hatten. Sehr günstig zur Beobachtung. Bohne befindet sich zu dem Zeitpunkt hinter dem Haus und meldet alle Bewegungen auf der Zufahrtsstraße. Claudia und ich wandeln wie harmlose Spaziergänger durch die Gegend, auf der Luftlinie zwischen Bohne und euch. Beim Neubau herrscht geschäftiges Treiben. Ein Lieferwagen der Installationsfirma Hanuschke ist vorgefahren. 2 Angestellte laden ähnliche Gegenstände aus, wie sie gestern von Bulle und seinen Freunden abtransportiert wurden. Die Arbeit ist offenbar beendet, denn die Tür wird wieder sorgfältig vernagelt. Funkfuchs 1 an alle Füchse. Kemal und ich haben ausgezeichnete und geplante Positionen eingenommen. Am Bau wird noch gehämmert. Roger. Fuchs 3 an alle Füchse. Claudia und ich entdeckten eben 2 Mädchen, die Blumen pflücken. Die eine sieht mir so aus wie die Type, die gestern in dem grauen Mercedes herumhüpfte. Ihr wisst schon. Roger. Na dann los, Bommel und Kemal. Hör dir mal auf den hübschen Zahn. Hier ist Kemal. Die sind doch harmlos, pflücken Blumen. Fuchs 1 an alle Füchse. Dazu sind die doch viel zu alt. 3 an alle Füchse. Schicke Schnecken sind das, Roger. Fuchs 4 an alle Füchse. Lass die Typen doch bloß in Ruhe. Ihr sucht ihr etwa Hechte? Nein, Bratheringe. Puh, wie witzig. Du siehst dir vielleicht aus. Soll das eine Frisur sein? Na, ihr Kleinen, ganz schön Käswi. Sind die Blumen für uns? Bist du ein Mädchen mit den kurzen Borsten? Nicht jeder kann so schöne rote Haare haben wie du. Danke sehr. Mensch, wie witzig. Dämliche Ziegen. Der Fettkloß hat ein verdammt loses Maul. Dem sollte Bulle mal Bescheid stoßen. Seid ihr die Kühe von dem Bullen? Umbringen sollte man die Kerle. Lass dich nicht provozieren, Dotti. Die wollen uns doch bloß auf 80 bringen. Stimmt, Uschi. Dieses bourgeoise Pack sollte man auf den Mond schießen. Wohl eine Manze, deine Freundin, Dotti. Komm, lassen wir diese Dämlichkeiten allein. Zieht bloß Leine, ihr abgebrochenen Übermenschen. Ade, meine Damen. Funkfuchs 1 an alle Füchse. Die beiden Grazien, eine mit langen Zottelhaaren und Schlamperock, die andere nett angezogen, rennen zum Neubau rüber. Die Arbeiter warten auf sie, gehören wohl doch zur Bande. Roger. Steuern alle Füchse. Sollen wir die beiden unter die Lupe nehmen? Roger. Steuern alle Füchse. Schlendert doch als Liebespärchen am Neubau vorbei. Das nimmt euch jeder ab. Muss das sein? Eng umschlungen? Wir sollen noch ein Liebespaar sein. Ach so. Da sind sie. Wir müssen näher ran. Ihr glaubt also nicht, dass die Diebe noch mal kommen werden? Was hat er gesagt? Hörst du schlecht? Heute Abend 10 Uhr ist hier ein Wächter. Der Bauherr hat es den beiden erzählt. Der hat einen Schäferhund dabei und außerdem hat er einen direkten Draht zur Wach- und Schließgesellschaft. Dann kann die Polizei nur da sein. Aha, so, hm. Huch, ihr beiden! Muss Liebe schön sein. Wir treffen die beiden Installateure wie immer in der Disco von Hubert. Was hast du gesagt? Ja, Liebe ist schön. Und dann dieses Wetter. Sag, machst du deine Haare selber? Na klar, schließlich bin ich ja Friseuse. Im Salon Kitty lerne ich, verstehst du? Na, aber an deiner Stelle würde ich das Haar nicht abschneiden. So schön lang und blond. Puh. Mir predigst du immer, ich soll die Haare abschneiden. Ach, Dotti, da ist wohl ein kleiner Unterschied zwischen deinen ungepflegten Fransen und dem seidigen Pferdeschwanz von der da. Wie heißt du? Claudia heiße ich. Und das ist Michael. Und du? Ich bin Uschi. Und diese ulkige Nudel ist Dotti. Erschreck nicht, sie ist ganz in Ordnung. Tschüss, Uschi und Dotti. Wiedersehen. Ciao. Die Uschi finde ich aber ganz nett. Meinst du wirklich, dass die... Na sicher gehören die zur Bande. Die beiden Handwerker haben sie doch ganz klar ausgehorcht. Fuchs 1 an alle Füchse. Was gibt's? Wo sind die Mädchen? Roger. Fuchs 3 an Fuchs 1. Sei still. Sie laufen direkt auf euch zu. Vielleicht könnt ihr noch etwas aufschnappen. Über ihre Pläne konnten wir nichts erfahren. Fuchs Okay, Malke, wir müssen hier ran. Vorsicht, bleib du im Hintergrund mit der Handgurke, falls Gefahr nahe. Ich finde, wir sollten Bulle benachrichtigen. Wenn du mich fragst, ich finde, die Sache wird zu gefährlich. Wo doch jetzt ein Wächter herkommen soll. Aber der kommt erst gegen Mitternacht. Bis dahin rechnet niemand mit einem neuen Einbruch. Sonst hätten sie doch nicht schon wieder neue Armaturen angeschleppt. Dann müsste es also noch heute Abend passieren. Na klar, Uschi. Hast du übrigens die große Rolle Kupferkabel gesehen? Die hat einen ganz schönen Wert. Die sollten wir auch mitnehmen. Ich weiß nicht. Ich habe so ein elendes Gefühl, Dotti. Wenn das Wiesel Achim nicht so einen Zorn auf Meister Hanuschka hätte, wäre nicht so erpicht darauf, auch diesen Bau auszuräumen. Er will doch eigentlich nur seinem ehemaligen Meister eins auswischen und erreichen, dass bald kein Mensch bei ihm Badezimmereinrichtungen und Heizungen bestellt. Naja, immerhin hat Hanuschke dem Wiesel übel mitgespielt, als er ihn damals entlassen hat. Ich sehe das anders. Schließlich hat er Achim beim Klauen erwischt und hat ihn trotzdem erst die Lehre zu Ende machen lassen, ehe er ihn gefeuert hat. Bei mir ist egal. Rufst du Bulle an? Nee, Dotti. Ich muss erst Maxi anrufen und ihm Mut machen. Sonst macht er nicht mit. Kein Wunder, dass sie ihn Schlotterhose nennen, deinen Maxi. Immer hat er Angst. Ach, Bulle hat eben zu wenig Grips im Kopf. Maxi überlegt sich nämlich, was passieren würde, wenn er geschnappt wird. Deshalb ist er so vorsichtig. Aussteigen sollte er, wenn er so viel Schiss hat. Das würde er liebend gern tun, Dotti. Und ich auch. Das kannst du mir glauben. Aber noch sind die 4.000 nicht bezahlt für den Käfer, den wir zu Schrott gefahren haben. Sobald das bezahlt ist, hören wir auf. Das sehe ich noch nicht. Komm, Bulle muss gleich die Straße entlang kommen, damit er uns aufgabelt. Er setzt dich zu Hause ab, wir treffen uns dann in der Disco. Lange Reihe wohnst du doch. Hier ist Kemal. Ich rufe alle Füchse. Bömmel kommt von den Mädchen zurück. Bleibt auf uns dran. Fuchs 1 an alle Füchse, Großeinsatz. Wir werden sie noch heute Abend schnappen können. Sie wollen die neuen Armaturen holen und eine große Rolle Kupferkabel. Bömmel berichtet den Freunden von seinen Beobachtungen und Michael und Claudia erzählen, was sie gehört haben. Schließlich kommt noch Bohne hinzu. Und so entsteht, wie üblich, ein gut durchdachter Plan, der am gleichen Abend zur Durchführung kommen soll. Guten Abend, da seid ihr ja alle. Hallo. Bömmel, hast du die Blitzwürfel für deine Kamera nicht vergessen? Alles in Ordnung. Habt ihr alle die Handgurken klar? Jetzt ist es genau 20.45 Uhr. Wir sollten uns auf die Socken machen. Ich fasse noch einmal zusammen. Es gibt zwei Gruppen oder Pärchen und einen Einzelgänger. Achim, das Wiesel, hat die ganze Sache angezettelt, weil er seinem ehemaligen Meister die Geschäfte kaputt machen will. Bulle ist der riesige Kerl mit den dicken Muskeln. Zu ihm gehört anscheinend Dotti. Das ist die Schlampige mit den Zottelhaaren. Man sieht richtig, wie die stinkt. Dann sind da noch die niedliche Uschi. Das ist die mit dem kurzen Haar. Und ihr Freund Maxi. Der wird Schlotterhose genannt, weil er so oft Angst hat. Schlotterhose und Uschi haben mein Auto kaputt gefahren. Und das Bulle gehört. Deswegen brauchen sie Moos. Sobald sie aus den gemeinsamen Einbrüchen genügend Geld haben, um das Schrottauto zu bezahlen, wollen sie aussteigen. Halt, alles absitzen. Hier hatten wir die letzten Male unsere Beobachtungs- und Horchposten. Sollen wir uns wieder ebenso verteilen? Den Posten, den ich heute Nachmittag hatte, brauchen wir nicht zu besetzen. Ankommende Wagen hören wir auch so. Ich biete mich lieber als Kurier an, der sich ja am schnellsten zum Telefonhäuschen dort wetzen kann, wenn Hilfe gebraucht wird. Gut, dann komme du mit uns. Schlage vor, dass alle Handgurken betriebsbereit bleiben. Ich werde mich allerdings auf die Kamera konzentrieren. Kemal und Bono können den Funkverkehr weitgehend übernehmen. Machen wir. Tut mir den Gefallen und spielt nicht die Helden. Wir haben den Eltern versprochen, uns nicht in Gefahr zu begeben. Bömmels Vater hätte auch gern weiterhin einen gesunden Sohn. Meine Eltern haben immer Angst, dass ich etwas Verbotenes tue. Sie sagen, ein Türke in Deutschland muss mehr korrekt sein als ein Deutscher. Also dann los. Viel Glück. Ciao. Ist das ein schöner Abend. Wenn die ganzen Ferien über so ein schönes Wetter ist, dann... Aber mit der Ruhe ist jetzt vorbei. Ob die Sache wohl anläuft? Ein Kerlchen hockt auf dem heißen Ofen. Hoffentlich stören die beiden nicht die Aktion am Neubau. Hoppla, jetzt halten die ausgerechnet am Bau. Es ist ein Junge mit kurzem Haar. Hinten drauf hockt ein Mädchen mit langen Locken. Genau kann man sie aber nicht erkennen. Es wird schon dämmerig. Schau mal durchs Fernglas. Der kurzhaarige Junge ist die Friseuse Uschi. Das langhaarige Mädchen ist ein Junge. Womöglich Schlotterhose Maxi? Dann werden sie hier Schmiere stehen. Das muss ich melden. Michael gibt seine Beobachtungen an die übrigen Funkfüchse weiter. Schon nähert sich wieder ein Fahrzeug. Es ist der graue Mercedes mit Anhänger. Wie am Nachmittag dreht er auf der Terrasse des Neubaus. Ach Mensch, die haben ja auch Handgurken mit. Da, das ist Bulle. Und der Kleine mit der Hakennase ist dann wohl Achim das Wiesel. Ich werde deren Kanal suchen, um ihren Funksprechverkehr abzuhören. Melde du derweil Michael die Neuigkeiten. So. Bulle am Wiesel, kommen. Wiesel an Bulle, kein Klatter ist auf der ganzen Straße. Oberwelle ist noch bei mir, wird gleich rüberkommen. Roger. Bulle am Wiesel, stand by bleiben, bis Action beendet ist oder weiterer Befehl erfolgt. Schweinfuchs 3 und 4, Sie sprechen auf Kanal 7. Wir können also unbesorgt auf Kanal 11 weitersprechen. Bulle hat seine Handgurke jetzt Dottie ins Auto hineingereicht. Roger. Alle Füchse, vorsichtig die Mutter der Porzellankiste, Roger. Ohne an Schlotterhose, komm hin. Dich, Roger. Ohne an Maxi Schlotterhose, sofort hier antraben. Cheerio. Simon, alle Füchse. Maxi Schlotterhose hat sich mit einem Kursmarke Dauerbrenner von Oberwelle Uschi verabschiedet und setzt zum Haus rüber. Uschi steht anscheinend weiter Schmiere. Fuchs 1 an alle Füchse. Wir haben den Burschen gesehen. Er ist von den anderen ins Oberfenster geschoben worden, das sie vorher zerdeppert haben. Wir werden in genau 2 Minuten zum Haus schleichen, um dem Wagen nach üblicher Manier ein paar Plattfüße zu verschaffen. Dann machen wir die Fotos. Könnt ihr das Mädchen ablenken? Fuchs 2 soll sich zum Spur zur Telefonzelle bereithalten. Roger. Fuchs 2 ist bereit und wartet auf eure Neuigkeiten. Ach so, Claudia. Wir müssen jetzt wieder einen auf Liebespaar machen. Und da hilft gar nichts. Naja. Wir müssen das Mädchen beschäftigen. Komm. Jetzt spricht sie etwas in ihre Handgurke. Damit ist sie abgelenkt und wird nicht immer zum Haus hinüberstarren. Das hoffe ich jedenfalls. Kemal, Bömmel und Bohne rennen über die Wiese und erreichen die Steinmauer, die das Grundstück, auf dem das neu erbaute Haus steht, gegen die Wiese abgrenzt. Sie hasten die Stufen empor und verschwinden hinter dem Mercedes. Jetzt horchen sie erst einmal in den Kanal 7 hinein, um festzustellen, ob Uschi mit der Handgurke ihre Bewegungen beobachtet hat. Doch auf Kanal 7 bleibt alles still. Hier, Kemal. Achim, das Wesen holt eine Rolle und ein Seil aus dem Auto und schleppt die Sachen ins Haus. Das soll wohl ein... Wie heißt das in Deutsch? Ein Seil zu bohren, meinst du? Wenn das Wiesel sich furchtbar damit abschleppt, nimmt jetzt Bulle die Sache in die Hand. Der hat natürlich mehr Kraft. Die Langhaarige kommt jetzt auch aus dem Auto. Was hat die wohl für eine Aufgabe? Sieh dich vor, Schlotterhose. Auf der Straße kommt ein verdächtiger Wagen. Könnte der BMW des Bauherrn sein. Vielleicht aber auch ein ganz unverdächtiger Wagen. Jetzt macht Maxi Schlotterhose aber seinem Namen Ehre. Fort ist er. Ob Uschi jetzt mit ihm abdampft? Los, Füchse! Ah! Ah! Halt den Rand, Puppe, wir tun dir nichts. Die ist ohnmächtig geworden. Wir schleppen sie an die Hecke. Was ist los zum Teufel? Warum brüllt ihr so? Hey, Schlotterhose, wo steckst du denn schon wieder? Hey, verdammt! Was soll das? Gib auf, unsere Gib Leute auf, haben alles abgeriegelt. Gib auf! Verschwindet, ihr mistigen Lauscher. Dies hier ist mein Revier. Ich störe euch auch nicht. Der hält uns auch für Diebe. Die Wut und die Überraschung verleihen Bulle Bärenkräfte. Trotz aller Geschicklichkeit hat er Kemal, Bömmel und selbst Bohne in wenigen Sekunden ausgetrickst. Sie landen mehr oder weniger benommen in den Gebüschen am Rand der Terrasse. Dottie kommt auf wackeligen Beinen um die Ecke. Los, los! Einsteigen, los! Was ist mit euch, Bohne und Kemal? Liebt ihr noch? Ach, nicht sehr. Oh, Junge, dass mir das passiert. Der langt aber in alle Achtung. Die sind fort. Und wir haben keine Fotos. Fuchs 3 und alle Füchse. Was ist los? Was ist los? Hier sind eben Schlotterhose, Maxi und die Uschi-Puppe mit dem Motorrad abgedampft. Aber schneller als die Polizei erlaubt. Bei euch hat es ja auch ganz schön im Karton gerappelt. Roger. Mist. Bohne, hör mal in Kanal 7 hinein. Natürlich hätte ich was vergessen. Moment. Bumme an alle. Operation beendet. Treffpunkt in einer halben Stunde in Hubertsdisko. Roger. Wir sind an Bumme. Alles klar, bis nachher. Cheerio. Bumme an Schlotterhose. Kommen. Haben alles mitgehört. Wir werden pünktlich zur Stelle sein. Roger. So war das also. Wir sollten ihnen in die Disco folgen. Ich nicht, meine Lieben. Ich habe die Nase voll, mir tun alle Rippen weh. Mir ist auch nicht nach weiteren Aktivitäten zumute. Wenn du einmal gespürt hast, wie Bulle zulangen kann... Nein, danke. Der Kerl ist ja wie Dampfwalze. Ich meine, wir sollten uns auf Uschi konzentrieren. Mhm. Wir wissen, wo sie wohnt. Vielleicht kann sie uns zum Versteck der Bande führen. Viel Zeit haben wir aber nicht mehr. Wenn wir nicht pünktlich um 11 Uhr zu Hause sind, dann... Vielleicht gehen wir am besten gleich zur Polizei. Und was melden wir da? Etwa... Wir kennen ein Diebesquintett, der Boss ist ein großer Kerl, er fährt einen grauen Mercedes, seine Freundin heißt Dottie. Dazu gehört noch so ein Knilch mit einer Hakennase, einer, der Angst hat und ein nettes Mädchen namens Hör Uschi. Hast ja recht. Wir haben nichts Vernünftiges anzugeben. Also wir müssen besser recherchieren. Außerdem arbeitet die Bande auch mit CB-Funkgeräten. Sie bringen das CB-Funken in Verruf. Auch deshalb müssen wir auf der Spur bleiben. Es wäre doch wirklich kein besonderer Umweg, wenn wir bei Uschis Wohnung vorbeiführen. Ja, stimmt. Es ist noch ein bisschen Zeit bis 11 Uhr. Vielleicht entdecken wir noch etwas Interessantes. Alle fünf radeln in die lange Reihe, in der Uschi wohnt. Die Funkfüchse beziehen in der Nähe des Hauses Nummer 11 Posten. Und tatsächlich, sie haben Glück. Kurz nachdem sie sich versteckt haben, rattert Uschis Motorrad heran. Psst, bleib mal stehen. Das schaffen wir doch niemals. Wir schaffen es. Sobald wir den Wechsel bekommen, den du unterschrieben hast. Bis dahin müssen wir noch mitmachen, dann steigen wir aus. Wenn Bulle merkt, dass wir ihm Dottie abspenstig machen wollen, macht er uns fertig. Ich kenne ihn. Hör zu, Maxi, du Dumme. Wir müssen es jedenfalls versuchen. Als Dottie damals ausflippte, von der Schule ging und von zu Hause auszog, habe ich ihren Eltern versprochen, dass ich auf sie aufpasse. Die haben mir auch mal sehr geholfen. Verstehe ich schon. Aber Bulle hat mich in der Hand. Ab morgen nicht mehr. Mein Sparvertrag ist fällig. Morgen bekommt er seine elenden 4.000 Mark in die Hand. Dann ist die Schuld bezahlt und wir haben keinen Pfennig von der Diebesware bekommen. Und glaub mir, Dottie würde lieber heute als morgen aussteigen aus diesem ganzen Mist. Sie fand sich damals ganz großartig, als sie aus dem geregelten Leben ausflippte. Das ist längst vorbei. Vielleicht kann ich ihr einen Weg nach Hause öffnen. Du bist eine Wucht, Uschi. Ein feiner Kerl. Ich liebe dich. Ach, rede nicht so geschwollen daher, Maxi. Reiß dich zusammen und löse dich endlich von diesem Bullen, diesem Kurt Schneider. Bei meinem Bruder ist ein kleines Zimmer frei geworden. Und Arbeit findest du auch wieder als gelernter Installateur. Hol dein Zeug gleich, damit Bulle dich nicht antrifft. Jetzt sitzt er sicher in der Bar und versäuft das Geld, was er durch seine Diebereien gesammelt hat. Fuchs 1 an Fuchs 2. Schlotterhose kommt zurück. Folgt ihm. Er wohnt anscheinend bei Bulle. Fuchs 2 an Fuchs 1. Okay. Was hast du erfahren? Fuchs 1 an alle Füchse. Die Uschi ist eine Wucht. Fuchs 2 an alle Füchse. Vielleicht, weil sie so gut schmierig steht und Motorrad fahren kann. Fuchs 3 an alle Füchse. Schlotterhose wohnt tatsächlich bei Bulle. Ich bin hier im Ehrenweg. An der Tür ist ein großes Schild. Kurt Schneider, Installationsschnelldienst. Das muss er sein, denn in der offenen Garage steht ein grauer Mercedes mit Anhänger, Roger. Fuchs 2 an alle Füchse. Schlage Abbruch der Erkundigungen vor. Wir sollten pünktlich in der Papageiensiedlung sein. Tatsächlich schaffen es die Funkfüchse und Kemal, gerade noch rechtzeitig zu Hause anzukommen. Bömmel findet seinen Vater in der Funkbude. Er entschließt sich, Old Man einzuweihen und ihn um Rat zu fragen, wie am besten weiter zu verfahren ist. Vater Jeitz wird sehr nachdenklich und meint zunächst, man solle schleunigst die Polizei verständigen. Aber Bömmel macht ihm klar, dass man der famosen Uschi und auch Maxi und Dotti helfen müsse, aus dem Schlamassel herauszukommen, ohne dass es womöglich Bulle und dem Wiesel Achim gelingt, ihnen die ganze Schuld in die Schuhe zu schieben. Bömmel ist schließlich froh, dass er die Angelegenheit mit seinem famosen Vater besprochen hat und schläft zufrieden ein. Am nächsten Morgen werden sie alle eine klärende Besprechung abhalten. Morgen, Leute. Morgen, hallo. Mein Vater muss gleich in die Stadt. Er würde uns mitnehmen bis zum Erlenweg. Mhm. Er wird seine Handgurke den ganzen Morgen empfangsbereit bei sich haben. Wir könnten uns bei ihm melden, wenn es brenzlig wird oder wenn wir Rat brauchen. Was sollen wir denn am Erlenweg? Am Erlenweg wohnt doch Kurt Schneider, auch Bulle genannt. Mhm. Dort wohnt aber auch Maxi Schlotterhose. Bulle hat ihn in der Hand, weil Maxi einen Wechsel unterschrieben hat, den Bulle besitzt. Es ist gut möglich, dass dort auch das Diebeslager ist. Und da sollen wir einfach herumspazieren und nach Waschbecken und Klos suchen? Darüber reden wir auf der Fahrt. Steigt ein, Freunde. Ich hoffe nicht, dass Bulle in seinem Diebeslager sitzt und es bewacht. Warum sollte er das tun? Uns hält er ja für die Mitglieder einer Bande, die genauso stehlen wollte wie er und seine Genossen. Und dass Uschi mit Max aussteigen will und dass sie Bulles Freundin Dotti auch aus diesem schmutzigen Geschäft herausholen wollen, das ahnt er hoffentlich auch nicht. Dort ist das Haus. Das Tor ist zu. Lass uns schnell aussteigen. Ich habe schon einen Plan, wo wir uns verstecken können. Gut. Ich werde am besten dort drüben in Deckung gehen. Das Haus beobachten und melden, wenn sich jemand nähert. Erst müssen wir feststellen, ob wirklich niemand im Haus und Hof ist. Michael und ich können ja wieder als harmloses Pärchen herumtrödeln und dabei unsere großartigen Schnüffelnasen gebrauchen. Okay. Dieser Baum dort ist gut für mich. Die unteren Zweige kann man leicht hinaufklettern. Dann habe ich gute Sicht. Na, tschüss, Old Man, und denk an deine Hand. Wiedersehen. Tschüss. Danke nochmal. Tschüss. Bohne, du musst hinter dem Haus ein gutes Versteck suchen. Mach ich. In den dichten Hecken ist das sicher nicht so schwer. Claudia und ich, wir spazieren durch den Vorgarten des Hauses auf den Hof. Und sollte sich jemand nähern, müsst ihr natürlich rechtzeitig eine Warnung durchgeben und sehen, dass Bulle oder Maxi aufgehalten werden. Das ist logisch. Aber wartet, bis ich meinen Posten bezogen habe. Erst wenn ich melde, dass in Vorgarten und Hof die Luft rein ist, könnt ihr loswandeln. Komm, Kemal, wir gehen schon auf Posten. Ja. Passt alle auf, dass ihr etwaige Funkrufe nicht überhört. Hm? Wenn es ganz schlimm wird, mein Vater hört auf Delta Kurfürst 7. Cheerio. An alle Füchse. Wir starten die Operation Apfelbaum. Schöner Name. Wir gehen los. Bleiben auf Empfang. Komm, Claudia. Fuchs 2 an alle Füchse. Auto nähert sich. Fuchs 1 an alle Füchse. Das ist der graue Mercedes. Alle zurück auf Ausgangsposition. Cheerio. Fuchs 3 und 4 bleiben auf dem Hof. Haben gutes Versteck direkt am Schuppen. Hier findet uns niemand. Einmalige Gelegenheit zu beobachten. Wir berichten. Ende. Fuchs 1 an Fuchs 3 und 4. Gut, alle anderen Füchse kommen so nah wie möglich an den Hof heran, für alle Fälle. Kemal, du bleibst im Apfelbaum. Das ist eine ausgezeichnete Beobachtungsposition. Fuchs 4 an alle. Michael ist noch ein paar Schritte weiter geschlichen. Mercedes hält am Schuppen. Hier, Kemal im Apfelbaum. Das ist Achim das Wiesel. Er trägt ein Waschbecken zum Auto. Michael hat schon zweimal mit der Kamera geklickt. Dass Wiesel das nicht gehört hat? Er hat gestutzt, ist dann aber weitergegangen. Fuchs 3 an alle. Jetzt kommt er wieder an den Badezimmerschrank. Wenn wir den Wagen stellen, ist er im Eimer. Fuchs 1 an alle. Ich verständige Oldman, dass er mit der Polizei kommt. Roger. Fuchs 1, noch keine Polizei. Fuchs 4 an alle. Wiesel kommt mit einem großen Eisenrohr. Was? Es ist klug von Claudia, dass sie von nun an den Mund hält. Das fällt ihr allerdings sehr schwer, denn es passiert etwas Schlimmes. Das Wiesel hat sich blitzartig herumgewirbelt, holt aus und schlägt mit ganzer Kraft das Eisenrohr in die Richtung, in der Michael mit Handgurke und Kamera in der Hecke steht. Dem fällt beides aus der Hand, er duckt sich zur Seite, wobei ihm die Brille von der Nase rutscht. Zwar kann er nur noch schlecht sehen, doch bekommt er das Wiesel zu fassen und wirft sich mit ihm auf den sandigen Weg. Ein gut gezielter Schwinger von Wiesel landet unter Michaels rechtem Auge. Wütend schlägt Michael zurück. Und das Wiesel bleibt benommen liegen. Zurückbleiben, Claudia. Hau ab, ich helfe Michael. Ey, was hab ich denn da? Wer ist denn diese nette Bohnenstange in meinem Händchen? Haut ab, ihr beiden! Bull ist hier! Halt's Maul, sonst poliere ich deine Visage, dass dich deine Oma nicht mehr erkennt. Ah, Hilfe! Ich lass mich los, du Scheusal! Hängst du, Süße, ich will dir helfen. Komm! Ah, mein Bein! Das hat gesessen, Claudia. Bömmel, Sie haben Bohne. Was? Ich habe keinen kommen sehen. Ich werde Oldmänner her bitten. Funkfuchs 1 und Delta Kufus 7, kommen! Verdammt, das ist doch Kanal 7. Funkfuchs 1 und Delta Kufus 7, kommen! Bömmel erreicht seinen Vater nicht. Wie ist das nur möglich? Was soll jetzt geschehen? Verzweifelt versucht Bömmel weiter mit der Handgurke Hilfe zu holen. Inzwischen hat Bulle den langen Bohne wie ein lästiges Insekt gepackt und ins Haus geschleppt. Komm, mein Kleiner. Eine Handgurke. Ah, dort liegt sie. Lass mich! Du willst wohl deinen Freunden den erfolgreichen Abschluss der Operation Apfelbaum melden, hä? Woher wissen sie? Ja, wir haben auch Funk, mein Lieber. Und Wiesel ist ein schlaues Kerlchen. Er hat euch schon gestern Abend am Neubau geortet. Zufällig hat er in euren Kanal 11 hineingehört. Er wusste aber noch nicht, dass ihr hinter uns her seid. Vorhin hat er euch aber wieder über Funk gehört. Und da war ihm alles klar. Sie sind entwischt, Boss. Drei Kerle und ein Mädchen. Ach, nicht so schlimm, Wiesel. Einen haben wir ja. Und der wird gleich alles ausspucken, was er weiß. Das glaubt mir. Prima, Bulle. Möchte wissen, was die Kumpane hier wollten. Ja, sicher einbrechen. Die sind auch hinter Material her. Im Neubau auf dem Blick waren sie ja auch schon. Oh, wir Esel haben nicht daran gedacht, dass die unseren Funksprechverkehr abhören könnten. Was ist los? Raus mit der Sprache! Wir haben nichts geklaut. Das erzähl mal der Polizei. Aber die werdet ihr nicht verständigen, denn dann liefert ihr euch selber ans Messer. Wo ist wohl die Rolle Kupferdraht geblieben, die wir gestern... Die ihr geklaut habt. Wir haben davon ein paar hübsche Fotos. Du spinnst. Wir haben euch vor 2 Tagen beim Clown fotografiert und heute nochmal die geklauten Sachen geknipst. Na schön. Ihr wolltet doch auch absahnen und wir sind euch zuvorgekommen. Lass uns gemeinsame Sache machen. Nee, daraus wird nichts. Wir sind hinter dir, Wiesel, Maxi, Dotti und Uschi her, weil wir eure Diebereien unterbinden wollen. Nur aber fix los, Wiesel, ehe die Kerle uns tatsächlich verpfeifen. Belad den Wagen. Mach ich. Ich versorg diesen Burschen so lange, dass er uns nicht entwischen kann. Okay, schlag ihn kurz und klein. Bohne fühlt sich ziemlich kläglich, aber Bulle begnügt sich damit, seinen Widersacher mit einer Gardinenschnur in einem Zimmer der Villa an einen Sessel zu fesseln. Bohne macht sich dabei so dick wie möglich und ist froh, dass er seine Handgurke in der Brusttasche seines Anoraks hat. Bulle und Wiesel beladen Auto und Anhänger, während Bohne versucht, sich zu befreien. Das gelingt ihm auch erstaunlich schnell. Fuchs 1 und Fuchs 2. Mein Gott, Bohne, was ist mit dir? Geht's dir gut? Was war los? Was können wir tun? Hey, halt mal die Luft an. Haltet unter allen Umständen den Mercedes auf. Er hat alles dienlich gut mitgenommen. Uzi war da. Hat wohl die 4000 Mäuse abgegeben. Ist mit Maxi wieder abgefahren. Kommt dein Vater mit der Polizei, Roger? Fuchs 1 und Fuchs 2, ja. Endlich hat Old Man geantwortet. Weiß nicht, warum er vorher nicht zu erreichen war. Wir werden das schwere Tor verrammeln, damit die Burschen nicht rauskommen. Bleib so lange im Haus, damit sie denken, dass du außer Gefecht und damit harmlos bist. Ende. Tatsächlich schaffen es die Funkfüchse, das eiserne Tor zu schließen. Sie können den schweren Riegel einschnappen lassen. Doch die Stärke von Bulle ist nicht zu unterschätzen. Achim, das Wiesel, hilft ihm dabei, die eine Seite des Tores aus seiner unteren Verankerung zu reißen. Keuchend mühen sie sich ab. Da springt Uschi aus einem Versteck, huscht zum Wagen und zieht den Zündschlüssel ab. Guckt euch das an. Ich denke, sie ist weggefahren. Die hat Mut. Ach, die Schlotterhose ist sicher nicht weit. Hoffentlich fallen die beiden dem wütenden Bulle nicht in die Hände. Schnell, Wiesel, den Schlüssel her. Hab ich doch nicht. Verfluchter Kerl, willst du mich reinlegen? Ja. Ich werd dir... Verdammt. Die Kerls haben tatsächlich die Polizei gerufen. Nichts wie weg. Claudia, bleib hier. Wir anderen werden denen den Weg verstellen, bis die Polizei da ist. Da kommen auch Maxi und Uschi. Uschi mit einem Knüppel. Hierher, hierher. Nein, nicht der Kleine. Der Große da ist der Boss. Wenn Maxi Schlotterhose sich nicht so mutig Bulli in den Weg geworfen hätte, wäre der dann doch noch ausgerückt. Wisst ihr, ich glaube, jetzt kommt alles in Ordnung. Wir werden unsere Strafe bekommen. Aber ich weiß, dass Maxi für alle Zeit geheilt ist. Vom Clown und von der Angst. Das verdanken wir euch, Funkfüchsen. Die Bande ist zerschlagen. Du bist prima, Uschi. Ja. Sicher kommt ihr gut weg bei der Bestrafung. Schließlich seid ihr rechtzeitig ausgestiegen. Wir werden uns um euch kümmern. Stimmt. Fuchs 1 an alle Füchse. Ohne Handgurke teile ich euch mit, dass Oldman uns alle einlädt. Er hat während einer kurzen Besorgung die Handgurke im Auto gelassen. Das will er mit einem großen Eisgenuss wieder gut machen. Sehr schön. Und die Belohnung, die wir sicher bekommen, die benutzen wir zur Finanzierung einer Abmagerungskur für unseren Funkfuchs 1. Für den lieben, runden Gömmel.